Ilhan Omar strahlt auf vielen Fotos. Ein offenes, fröhliches Lächeln einer jungen Frau, die als Flüchtlingskind in die USA gekommen ist. Geboren in Somalia wird die 36-Jährige nun eine der ersten beiden Muslime im US-Repräsentantenhaus. In ihrem Bundesstaat Minnesota würden Flüchtlinge nicht nur willkommen geheißen, man wähle sie in den Kongress. Die Breitseite gegen Trumps Politik wiederholt die Demokratin gern. 78,2% der Auftrag aus ihrem Wahlkreis in Minnesota ist klar. I stand here. Ich stehe vor euch als gewählte Kongressabgeordnete. Mit meinem Namen verbinden sich viele Premiere. Das erste Flüchtlingskind im Kongress, die erste schwarze Frau, die Minnesota in Washington repräsentiert und die erste Frau, die einen Hijab trägt im Kongress. Mal blau, mal schwarz, mal grau, mal geblümt. Ilhan Omars Kopfbedeckung lässt ihre Kritiker schäumen. Souverän pariert Omar einen Kommentar auf ihrem Instagram-Account, dass sie das Shakira-Gesetz, gemeint war wohl die Scharia, durchsetzen wolle. Die junge Frau aus Minneapolis twittert daraufhin einen Ausschnitt aus einem Video der Sängerin Shakira und schreibt trocken dazu ein Zitat aus einem Songtext: You know, hips don't lie, Hüften lügen nicht. Der konservative Pastor E.W. Jackson hat in seiner Radioshow eine lange Tirade gegen Omars Hijab losgelassen. Der Kongress wird wie eine islamische Republik aussehen. Ernsthaft, Leute? Auch das postet Ilhan Omar und antwortet via Twitter, dass der Kongress nun so aussehen würde wie die USA und der Mann damit nun wohl klarkommen müsse. Ilhan Omar wird den Kongress gleich am Anfang ihrer Amtszeit prägen, denn Demokraten wollen ein Gesetz aus dem Jahr 1837 ändern, das das Tragen von Kopfbedeckungen verbietet. Aus religiösen und gesundheitlichen Gründen oder bei Haarverlust soll künftig ein Tragen von Kopfbedeckungen erlaubt werden. Ilhan Omar begrüßt diesen Schritt. Einen Hijab zu tragen als Ausdruck ihres Glaubens ist durch die US-Verfassung geschützt, betont sie und kündigt an, dass das nicht das letzte Verbot sei, das sie kippen wolle. Ilhan Omar ist ein Ausrufungszeichen, ein Gegengewicht zu dem, was Donald Trump zu seiner Politik in Sachen Einwanderung gemacht hat. Nicht umsonst hat die junge Muslima im Fernsehen bei Trevor Noah ihre Wahl so auf den Punkt gebracht. I am America's hope and the president's nightmare. Ich bin Amerikas Traum und Trumps Albtraum.